Demgegenüber muss man den Schaden des Judenwuchers im deutschen Volke sich vor Augen halten. Abertausende arbeitsamer Menschen wurden durch Judenwucher um Hab und Gut gebracht. Sie mussten ihr Leben elend im Schuldturm verbringen oder mit ihrer Familie in jämmerlichem Frondienst für Gewinn und den Wucherzins der Juden arbeiten. Bauer und Handwerker, Acker und Vieh, Handwerkszeug und Kirchengerät, Häuser und Burgen, Schlösser und Klöster, alles war dem Juden verpfändet. Hilflos fühlt sich das deutsche Volk im Banne einer fremden, unheimlichen Macht, im Zwange des Geldkapitalismus. Zu der Erbitterung über die schrankenlose Auswucherung kam noch der Abscheu gegen jüdisches Wesen und gegen die Anmaßung und Frechheit jüdischen Auftretens. Denn die Juden drückten das Volk und trieben ihre schmutzigen Laster wie einst zur Zeit der Propheten. Sie machten sich daher ebenso verhasst wie einst vor Christi Zeiten bei den Kulturvölkern des Altertums. Ist es da zu verwundern, wenn bei starker Erregung der Volksseele durch Krieg und Hungersnot, Kreuzzüge und Pest sich der aufgespeicherte Grimm Luft machte? Ohne genügenden Schutz von oben und durch Willkür und Gesetzgebung aller wucherischen Ausbeutungen preisgegeben, verzweifelte das deutsche Volk nachgerade an seiner Obrigkeit und griff zur Selbsthilfe. So brach 1011 die erste Judenverfolgung in Mainz aus, 1092 folgte Speyer und Worms, 1096 Köln, Mainz und Trier. Von 1146 bis 1350 wiederholten sich diese gewaltsamen Ausschreitungen in größeren Zwischenräumen. 1390 wurde ein großer Teil der in Prag lebenden Juden getötet, der Rest vertrieben und alle in jüdischem Besitz befindlichen Schuldscheine für ungültig erklärt. 1420 wurden die Juden aus Wien vertrieben, da man glaubte, sie unterstützten die Hussiten, ebenso auch aus Köln, Ravensburg, Überlingen und Lindau. 1450 wurden alle Juden in Bayern verhaftet, ihre Güter mit Beschlag belegt, die ihnen schuldigen Wucherzinsen erlassen und sie endlich nach Zahlung einer Strafe von 30.000 Gulden aus dem Lande gewiesen. 1453 wurden die Juden in Breslau und anderen schlesischen Städten gefänglich eingezogen und zum Teil wegen schändlichen Wuchers hingerichtet. Dasselbe geschah in Olmütz und Brünn. 1474 wurde den Juden von Regensburg der Wucher untersagt, alle in ihrem Besitz befindlichen Schuldscheine wurden für ungültig erklärt. 1490 wurden sie aus Zürich ausgewiesen, da sie dem ergangenen Befehle, keinen Wucher zu treiben, nicht Folge leisteten. 1495 vertrieb Kaiser Maximilian I., der letzte Ritter, die Juden aus Steiermark, Kärnten, Krain sowie aus Nürnberg, ebenso aus Schwaben und den geistlichen Herrschaften. Wenn zur Zeit der Kreuzzüge der religiöse Fanatismus zur Aufstachelung der Volksmengen gegen die Juden dienen musste, so bildete er doch nur einen Vorwand, um den verhaltenen Grimm allgemein zum Ausdruck zu bringen. Wäre der Hass gegen die blutsaugerischen Wucherer nicht allgemein verbreitet gewesen, so hätten auch nicht die wenigen fanatischen Anführer das Volk mit fortreißen können. Dem Volke kam es nur darauf an, Rache zu nehmen an seinen Peinigern, die drückenden Schuldbriefe zu vernichten und die Juden aus ihrem Wirkungskreis zu vertreiben. Dass es hierbei ohne Raub und Plünderung nicht abging und auch einige Unschuldige mitleiden mussten, darf nicht Wunder nehmen zu einer Zeit, wo auf ein Menschenleben nicht viel Wert gelegt wurde und ein geringer Diebstahl schon mit dem Strange bestraft wurde. Bezeichnend ist auch, dass die Verfolgungen stets dort einsetzten, wo die Wuchermacht der Juden Überhand genommen und das ganze wirtschaftliche Leben in Bann geschlagen hatte. Dass aber stets Hunderte und Tausende von Juden hingeschlachtet und angeblich im Jahre 1298 allein über 100.000 Juden niedergemetzelt worden seien, ist jüdische Übertreibung. Denn so viel Juden gab es damals im ganzen Deutschen Reiche nicht. Selbst in großen Städten war die Judenschaft noch bis zum 15. Jahrhundert selten über 30 Familien stark. Diese angeblichen Judenschlachten waren meist gewöhnliche Aufruhrszenen und Aufstände, wie sie in erregten Zeiten auch aus anderen sozialen Anlässen vom städtischen Proletariat oder von geknechteten Bauern öfters angezettelt worden sind. Die Judenverfolger wurden übrigens hart bestraft. Rad und Galgen wüteten oft blutiger unter ihnen als die angeblichen Judenschlechter in den Judenvierteln. Leider wurden von verblendeten Obrigkeiten die vertriebenen Juden öfters mit Trompeten und unter allerhand Ehrenerweisungen wieder an die Stätte ihrer früheren unheilvollen Tätigkeit zurückgeholt und mit neuen Privilegien ausgerüstet. 1509 entfachte der getaufte Jude Pfefferkorn einen Sturm gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen in Köln, da er den Inhalt und die Lehren des Talmud bekannt machte. Dagegen stellten sich Reuchlin, Hutten und die anderen übrigen Humanisten aus ideologischen Beweggründen auf Seite der Juden, schrieben Schriften über Schriften und erreichten schließlich, dass die Gemüter sich besänftigten und die Verfolgungen eine Zeit lang unterblieben. Zwar sah man sich wiederholt genötigt, den Juden den Wucher zu verbieten oder auch den Handel mit Büchern, da sie hauptsächlich aufrührerische und sittenlose Schriften unter das Volk verbreiteten, als religiöse Gesellschaft wurden sie nicht belästigt. 1610 wurden sie wegen Wuchers aus Frankfurt am Main und 1613 aus Worms gejagt. Doch verschafften ihnen die benachbarten Fürsten wieder Einlass und Rache an den Anstiftern. 1631 bis 1641 versuchte Pastor Müller in Hamburg gegen sie vorzugehen, da sie äußerst unsittlich lebten und das Christentum schmähten, aber ohne Erfolg. 1662 wurden sie aus der ganzen Schweiz mit Ausnahme der Grafschaft Baden im Aargau ausgewiesen. 1670 verjagte man sie aus den österreichischen Erblanden und 1671 aus Ungarn, weil sie den Türken Unterstützung und Hilfe zukommen ließen. Einzelne reiche Juden ließ man jedoch im Lande, zum Beispiel den reichen Samuel Oppenheim und den Hoffaktor Markus Schlesinger, und bald darauf hören wir wieder, dass das Volk über Auswucherung klagt. So rebellieren verschiedene Male die Studenten in Prag gegen ihre Wucherer, besonders 1704 und 1706, dass die Schilderungen über die Ausplünderung und Vernichtung der Judengemeinden von jüdischer Seite geflissentlich übertrieben worden sind, um Mitleid für angebliche Märtyrer zu erwecken, das erkennt man aus der Tatsache, dass sie bereits wenige Jahre nach ihrer vollständigen Ausraubung an denselben Orten wieder im Besitze ansehnlicher Reichtümer sind und alle Stände wie vorher in Abhängigkeit gebracht haben. Ein jüdischer Schriftsteller vergleicht daher sein Volk zutreffend mit einem Polypen. An einer Stelle vernichtet, wächst es an 10 anderen wieder und gewinnt neue Kraft, sich festzusaugen. Auch politische Gründe gaben oftmals Anlass zu gewaltsamer Abwehr des übermächtigen Judeneinflusses. So gab es im 15. und 16. Jahrhundert reiche jüdische Kaufleute und Kapitalisten, die die politische Gewalt der freien Reichsstadt Frankfurt an sich brachten. Eine herrschende Kaste, ein jüdisches Patriziat, kam auf, welches die ganze Gemeindeverwaltung beherrschte und das Emporkommen anderer Familien nach Kräften zu hindern suchte. Gegen die reiche Judenfamilie Rann und ihre Übermacht hatten sich 2 regelrechte Aufstände gerichtet. Dass es sich bei den Ausschreitungen und Maßregeln gegen die Juden um ganz materielle Angelegenheiten handelte, geht aus den Beschwerden hervor, die die Bürger bei der Obrigkeit anbrachten. In einer Eingabe der Frankfurter Bürgerschaft vom 10. Juni 1612 heißt es unter anderem: